نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht, barakallahu fikum, ist Walid. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir reden heute über Sutrat al-Musalli. باب سترة المصلي. Wie schon gesagt habe, der Unterricht ist Arabisch und Deutsch. Deshalb sollte man Geduld haben. باب سترة المصلي. أولا السترة، ما هي السترة؟ السترة من الستر وهو أو من الستار، وهو الشيء الذي يوضع ليحجز شيئا عن شيء آخر، لحجز شيء عن شيء، وهو ما يجعله المصلي أمامه بحيث أن لا يمر بينه، ما يجعله المصلي أمامه بحيث لا يمر بينه وبين هذا الشيء الذي اتخذه سترة أحد، إنسان أو حيوان. والسترة بمقدار مؤخرة الرحل، وهي تقريبا 30 سنتيمتر، يعني بمقدار ذراع تقريبا، وارتفاعها كذلك بمقدار ذراع، يعني تكون بمقدار ذراع ويجعل بينه وبينها ممر شاء، يعني تقريبا أيضا ذراع أو أقل قليلا. وقد تكون هذه السترة جمادا أو حيوانا أو إنسان. هذه هي السترة. واختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب. ومنهم من قال أنها شرط للصلاة، ولكن هذا لا يستقيم. فالسترة حكمها بين الوجوب والاستحباب، والراجح وجوب لوضوح دلالة الأحاديث في السترة. إلا إذا كنت تصلي خلف إمام، فالإمام سترته سترة لك. يعني إذا كنت تصلي خلف الإمام، فالسترة التي يتخذها الإمام هي سترة لك. فلو كان خلف الإمام صفوف كثيرة، لو كان خلف الإمام صفوف كثيرة، فسترة الإمام لك سترة. طيب بارك الله فيكم. Wir reden heute über Sutrat al-Musalli. Wir reden heute über Sutrat al-Musalli. Was bedeutet Sutra? Al-Musalli ist derjenige, der betet. Mann oder Frau, al-Musalli. Al-Sutra, Sutra, barakallahu fikum, eigentlich kommt von Vorhang. Das Wort Sutra ist sozusagen Vorhang. Und das Sutra ist dieser sozusagen ungefährdete, nicht jetzt direkt, dass man während des Gebetes ein Vorhang zwischen ihm und den anderen macht, indem man etwas vor sich hat und man darf nicht zwischen diesem Gegenstand oder Tier oder Menschen und zwischen den Menschen, der betet, man darf nicht dazwischen laufen oder passieren. Das heißt jetzt als Erklärung, dieses Glas ist hier und ich bete und das Glas ist hier in Richtung von Qibla. Dieses Glas, sag mal, ich bete hier wie mein Finger jetzt, ich bin da, ich nehme das als Gegenstand vor mir und zwischen dieses Glas und mir darf keiner passieren. Man darf keiner darf hier passieren. Aber hinter dem, kein Problem. Hinter mir, kein Problem. Aber zwischen mir und Sutra, das geht nicht. Das geht nicht zwischen mir und Sutra. Und das ist Baraka. Sutra ist ein Gegenstand oder Mensch oder Tier auch, kein Problem. Das ist vor dem Betenden. Zwischen dem Sujud, Niederwerfungspunkt und zwischen diesem Gegenstand gibt es ungefähr 20-30 cm. Und wenn man Sutra als Gegenstand nimmt, das muss ungefähr 30 cm, ein Elle, hoch sein. Das ist es Sutra. Und die Gelehrten, die haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Die Gelehrten haben verschiedene Aussagen bezüglich Sutra. Manche sagen, Sutra ist Pflicht. Du musst, wenn du betest, etwas vor dir haben. Die anderen sagen, das ist beliebt, nur beliebt. Und einige haben gesagt, Sutra ist sozusagen eine Art Vorbedingung für das Gebet. Aber diese dritte Meinung kann man nicht annehmen. Diese dritte Meinung kann man nicht annehmen. Die Sutra ist entweder beliebt oder Pflicht. Und Wallahu ta'ala ala alam, wenn man die Beweise diskutiert, dann sieht man, dass die Sutra Pflicht ist. Warum? Weil die Beweise der Verpflichtung von Sutra klarer und deutlicher sind. Es gibt nur ein Hadith von Ibn Abbas, was auch nicht eindeutig ist. Dies haben manche Gelehrten genommen und die haben gesagt, das ist beliebt. Aber wenn man die Beweise betrachtet, dann sieht man, dass die Sutra Pflicht ist. Außer, dass du hinter einem Imam betest, in der Jama'a, dann der Imam ist für dich Sutra. Zwischen dir und dem Imam, zwischen der Reihen kann man laufen. Aber vor dem Imam, zwischen ihm und Sutra, darf man nicht laufen. Und das ist falsch, was manche Leute machen, wenn die in die Moschee reinkommen und es gibt zum Beispiel bis zur Wand oder bis zu einer Säule, es gibt 10 Meter, der stellt sich in der Moschee, Allahu Akbar, frei. Das ist falsch. Mindestens hat man etwas Beliebtes verlassen, wenn man sagen würde, das wäre beliebt. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Kann man gut hören, Barakallahu fikum? Kann man gut hören? Wallah, lassen Sie, ich weiß nicht. Du weiterst die Einstellung. So, ja. Probier mal die hier, ich muss damals immer was gesagt haben. وطبعا كلمة من الاسم لا توجد عند الشيخين، كلمة من الاسم مدرجة، وعند الشيخين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. نخمل اوكي. دي ما خد ريستارت. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وهو عام في كل مصلي فرضا أو نفلا، سواء كان إماما أو منفردا. بعض أهل العلم قال قيل يختص بالإمام والمنفرد، ومنهم من قال لا يختص فقط في الإمام إذا كان أو بالمنفرد، ولكن الصحيح أنه يختص بالكل إلا إذا كنت تصلي خلف الإمام، فالإمام سترته لك سترة وهو سترة لغيره. الله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث نما زواهندة فمفسن عن أبي جهيم الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهيم زاكته دي بخفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته wenn derjenige der zwischen den Händen eines Betenden wüsste was von Sünde macht wenn zwischen den Händen eines Betenden passiert, dann wird 40 warten. Dann wird 40 warten. Und bei Al-Bazzar, der wird 40 Kharifa Herbst. Und im Arabischen, wenn man sagt 40 Herbste, das wird 40 Jahre. Weil Herbst ein Saison ist, Und ein Saison ist ein Teil von einem Jahr. Und im Arabischen, man kann ein Teil für das Ganze sagen oder das Ganze für ein Teil. Das heißt, in diesem Hadith sagt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man muss warten und nicht zwischen den Händen. Was bedeutet auf Arabisch zwischen den Händen? Händen. Das bedeutet, zwischen dir und dein Sutra. Was wir vorhin erzählt haben, was Sutra bedeutet. Sutra bedeutet etwas, man sicher sein, das kann Tier sein oder das kann. Das, ja, das wird dein Sutra ungefähr wie ein Eingang für eine Ziege, das bedeutet so breit wie eine Ziege. Eine Ziege ist ungefähr auch 20, 30 cm breit. Hier ist im Hadith, wenn er wüsste, was er von Sünde macht, derjenige, der zwischen dir und dein Sutra passiert. Diese Sünde, das Wort Sünde, ist nicht bei Al-Bukhari und Muslim. Das ist sozusagen von jemandem gesagt worden, als Erklärung. Als Erklärung. Aber nicht Al-Bukhari und Muslim. Bukhari und Muslim haben das nicht gesagt. Aber die Bedeutung ist richtig. Das ist eine Sünde, wenn du zwischen den Betenden und sein Sutra passiert. Und deshalb solltest du warten, 40 Jahre bevor das du machst, weil das schrecklich ist oder weil das schlecht ist, wenn man das macht. Dieses Hadith ist Beweis, dass man nicht passieren darf, zwischen dem Betenden und sein Sutra. Und das ist sozusagen für einen Imam oder für die Person, die allein betet, aber nicht für die Leute, die hinter einem Imam beten. Weil wenn jemand zwischen den Reihen läuft, ist kein Problem, weil es dafür Beweise gibt. Aber zwischen dem Imam und sein Sutra darf man nicht passieren. Damit du verstehst, jetzt die Brüder und Schwestern auch. Damit du verstehst, was Sutra bedeutet. Du hast jetzt dein Bildschirm vor dir, Computer, Bildschirm vor dir. Und du bist hinter das. Denk, du betest und dieses Gegenstand vor dir ist dein Sutra. Dazwischen darf keiner passieren. Wenn jemand hier passieren will, dann hat er eine Sünde begangen. Wenn er wüsste, wie schlimm diese Person gemacht hat, dass es passiert ist, dann wird diese Person 40 Jahre sozusagen warten, bis er sowas tut. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل أو مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم. مؤخرة الرحل يا أخوة هو العود في آخر الرحل، والرحل هو ذلك السرج الذي يوضع على الحصان أو الحمار وفي آخره عود معقوف، عود معقوف. هذا العود المعقوف في آخرتي في مؤخرتي الرحل السترة تكون هكذا مثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل مؤخرة الرحل. قال الشارح أي الصنعاني وفي الحديث ندب للمصلي في اتخاذ سترة وأنه يكفيه مثل مؤخرة الرحل وهي قدر ثلثي ذراع، وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه. وهذا الكلام فيه نظر، وهذا الكلام فيه نظر، لأن السترة واجبة وليست فقط مندوبة. وكذلك لا تحصل السترة بأي شيء أقامه بين يديه، لأنه لو أقام بين يديه خطا ما حصلت له السترة، وإنما الشيء يجب أن يكون على الأقل ثلثي ذراع، 30 سنتيمتر تقريبا. والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها، ومنع من يجتاز بقربه. ولذلك لا يكفي الخط بين يدي المصلي، وإن كان قد جاء به حديث أخرجه أبو داود، إلا أنه ضعيف ومضطرب. وقال بعض أهل العلم بأنه يكفي الخط، ولكن الصحيح أنه لا يكفي لأن الحديث ضعيف. وينبغي له أن يدنو من السترة أي المصلي، ولا يزيد ما بينه وبين السترة عن 3 أذرع، يعني بين قدميه والسترة 3 أذرع. فإن لم يجد عصا يضعها بالطول، يضع يعني عمودية على الأرض، وليس عصا يعني يجعلها تنام على الأرض، لا تكون منصوبة. فإن لم يجد يأخذ حجار وحجارة وتراب ويجعلها مثل البرج ويصلي إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. عائشة رضي الله عليها برشتت بس دفقفيت محمد بس دفقفيت محمد صلى الله عليه وسلم قفقات وردن است und das war zur Zeit von Tabuk Schlacht, Tabuk غزوة Tabuk. wurde gefragt nach Sutra, nach der Sutra von Al-Musalli. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte: so wie die Endung von dem Sattel eines Pferdes oder eines Esels. Es gibt Sattel, und früher gab auf diesem Sattel, hinter vom Sattel, so ein Holzstück, und dieser Holzstock, das ist gewölbt von hinten. Das tut man auf dem Pferd oder auf dem Kamel oder auf dem Esel. Und von hinten ist das so ein Stück Holz, und das ist von hinten sozusagen gewölbt. Diese, das ist ungefähr eine Elle oder 2/3 Elle. Der Prophet wurde danach gefragt: wie viel sollte man, das wird, wie hoch sollte die Sutra sein? Wie groß? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte: wie dieses Holz, was am Ende eines Sattels kommt. Der Autor As-San'ani sagt, in diesem Hadith ist die, dass es beliebt, dass ein Betender Sutra nimmt. Und das ist ungefähr wie die Endung von dem Sattel. Und das ist ungefähr 2/3 von der Elle. Oder etwas, was man vor sich hat. Dies, was der As-San'ani, was der Erklärer gesagt hat, ist nicht so. Das ist nicht so, wie er erzählt hat, rahimahullah ta'ala. Weil As-Sutra Pflicht ist und nicht beliebt. As-Sutra, das ist Pflicht und nicht beliebt, wie er gesagt hat. Zweitens, Da kann man nicht alles nehmen. Da kann man nicht zum Beispiel 5 cm Sutra nehmen. Das geht nicht. Da sollte man mindestens so wie dieses Holzstück, was am Ende des Sattels ist. Die Gelehrten, die haben von Weisheit von Sutra gesprochen, da haben sie gesagt, damit man nicht nach hinten guckt, sondern da guckt man davor, erstens. Zweitens, dass keiner zwischen ihm und Sutra vorbeiläuft, läuft. Und natürlich, manche Gelehrten haben gesagt, es ist genug, dass man eine Linie auf dem Boden macht. Und dann nimmt man das als Sutra, weil das in einer Überlieferung vorkam, aber diese Überlieferung ist schwach. Die Überlieferung ist schwach. Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad hat gesagt, es ist genug, eine Linie. Aber der hat sozusagen dieses Hadith nicht als schwach bezeichnet. Aber das Hadith von Abu Dawud ist schwach. Und man muss nahe zu Sutra sein. Man muss nahe zu Sutra sein. Und zwischen deinen Füßen und dein Sutra muss 3 Ellen Entfernung sein. Und man muss näher sein, weil der Prophet Muhammad SAW sagte, wenn jemand von euch Sutra nimmt im Gebet, dann muss er nicht, dass das Shaitan, nicht, dass der Shaitan sein Gebet abbricht. Aufgrund für heute, wir technische Probleme haben von einer Seite. Und von der anderen Seite, Barakallahu fikum, die Gebetszeit ist eingetroffen. Dann müssen wir, inshallah, jetzt bald beten. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Unser Unterricht heute war über Sutra und ich habe Sutra erklärt. Ich hoffe, dass man versteht, das ist ein großer Fehler. Das ist ein Fehler, wenn jemand reinkommt in die Moschee und zum Beispiel die Moschee ist jetzt, wo Abu Kauthar ist, dann waqf. Dann stellt man sich dort und betet ohne gar nicht dazwischen. Das ist falsch. Mindestens sowas nehmen davor. Halla hat al qannin amamak. So kannst du beten. So kannst du beten. Und ihr, komm mal hier, quere. Nee, vor. Hier. So darf man nicht. Ja. So kannst du so machen oder laufen. Ja. Denn von da hinten, hier, hinter der Sutra, so geht, und hinter ihm, so auch geht, auch kleine Kinder nicht, du musst nach vorne, der Prophet Muhammad SAW, es gab eine Ziege, die wollte zwischen ihm und einem Baum, was er als Sutra genommen hat, der hat das nicht so gelassen. Das heißt, was du vor 2-3 Tagen gemacht hast, war falsch. Du hast dort gebetet ohne Sutra. Ja, ich habe dich erwischt. Am Freitag. Ja, Abend. Auf jeden Fall. Kinder auch geht nicht. Laulada Ivan la. La yamur beinak ubein Sutra. Timsiko, utihmilo. La, iza ma lam tabahtu hrablak, nus ajr as-salarah. شو تدير له راح عليك نص اجر الصلاه خير تقرب للستره وتلزق حالك فيها فرجي بالله يلا ابو حسن فرجي هلا اجا مثلا هذا طفل بده يمر حاول تمر ولك يلا هلا تعال خلي ما تخلي مو قعد حبيبي قعد قم واحد روح عليك ضغط روح على تعال يا يلا ايوه هكذا يعني تقرب الى الامام بحيث لو تلزق في بطنك في في والله ما له علاقة. ليش ما تجي لكل درس تتعلم؟ والله ما تعلمته. والله ما تعلمته. هذيك الإمام في الجماعة الله يهديك. هذيك صح. هذاك صح. إيه ولكن لما تكون لوحدك. إيه ما تخلي الولد. اتقرب لحد ما تلزق بطنك بالحائط. نعم نعم. ما حكيناه بالألماني. والله خلي يجوا يتعلموا. خلي يجوا يتعلموا. يوم القيامة حيسألوا أنت كنت جالس في بيتك مو أنت يلا. سيسأل هذا يوم القيامة ليش كنت جالس على التلفزيون تتفرج على بايرن ميونخ وريال مدريد وليش ما أتيت للدرس؟ إيه خلي يحكي خلي يقول. Wenn man betet, wenn man betet und ein kleines Kind davor, wenn man betet und ein kleines Kind davor passieren will, dann sollte man entweder das Kind verhindern, indem man das Kind nimmt oder mit der Hand nach hinten schiebt. Wenn man das nicht kann, dann sollte man laufen, wenn auch dein Bauch an die Wand klebt, dass das Kind hinter dir läuft. Weil der Prophet Muhammad SAW das gemacht hat. Und aufpassen, wenn du hinter einem Imam betest, ist kein Problem, dass jemand zwischen den Reihen läuft. Aber zwischen dem Imam und Sutra nicht. والله تعالى على وعلم صلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا ده بغود اشتلت انا في خاقه مزاك يا ابا بس اسمت دي اللويتين دي دي ganze Zeit falsch machen يا دي sollten ihre Religion lernen wer hat sie verhindert die Religion nicht zu lernen warum kommen sie nicht zum Unterricht der hat keine Zeit okay der wird Allah der muss Allah am letzten Tag sagen ich hatte keine Zeit aber für Bayern München und Real Madrid Spiel hat er Zeit Für Schalke 04 und Bayern München in Leipzig hat er Zeit, dass er 70 Euro zahlt, nur Eintritt. Aber der hat keine Zeit, eine Stunde zum Unterricht zu kommen. Da muss er vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und wenn er sagt, ich habe keine Möglichkeit zu lernen, der lügt. Der hat die Möglichkeit. Aber der hat das nicht gemacht. Und wir sehen uns vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn er, wenn du unbedingt rein willst und die haben kein Sutra genommen, dann gehst du vor und die tragen die. Außer dass eine Person sieht, dass die Sutra nur beliebt ist. Ja, ich meine allgemein, wenn die Person sagt, die Sutra ist beliebt, ich vertrete diese Aussage, dann kannst du ihm nicht sagen. Aber bei mir zum Beispiel, wenn du mich siehst ohne Sutra, dann weißt du, dass ich Fehler mache, weil ich sage, Sutra ist Pflicht. Aber eine Person, du weißt, der sagt, Sutra ist beliebt. Dann kein Problem, du kannst auch vor ihm laufen. Aber was machen wir mit den anderen Hadithen? Deshalb habe ich gesagt von Anfang, es gibt unterschiedliche Aussagen, aber die Hadithe, die sind klar, dass man ein Sutra nehmen muss. Und wenn das nicht so klar wäre, wieso hat der Prophet Muhammad SAW, wieso ist der Prophet Muhammad SAW, ist er gelaufen, bis sein Bauch an dem Baum getan wurden, oder der hat seinen Bauch an Baum berühren lassen, bis die Ziege hinter ihm gelaufen ist. Wenn die Sutra beliebt wäre, dann hätte der Prophet SAW die Ziege laufen lassen und fertig. Na. لا أبو عمر هو قال غير شيء الآن. قال مثلا أنت مضطر تدخل المسجد وهذا مو اخذ سترة شو تعمل قصدي بس قال لك مضطر هلا مثلا صار شيء هذا القصد وليس انه والله وليس هلا مثلا انه aufpassen ja aufpassen nicht jetzt zum Beispiel du sollst warten ein bisschen aber wenn das ein Notfall ist und du musst passieren Notfall muss passieren dann okay aber was Abu Umar gesagt hat die Bemerkung ist richtig Der sagt ja, nicht, dass man versteht, ja, ich meine, ich muss jetzt nach draußen und weil eine Person kein Sutra hat, dann gehe ich. Nein, nicht so. Ja, dann bleibst du, wartest du, bis diese Leute zu Ende sind. Weil der Prophet Muhammad SAW sagte, derjenige, der wartet 40 Jahre. Wallahu ta'ala, ala wa'ala. Aber wenn das Notfall ist, wenn du unbedingt, angenommen jetzt, angenommen, der betet hier ohne Sutra und wir müssen Mikrofon zum Beispiel geht weg. Hier, wir hören nicht mehr. Und ich sage zum Beispiel, mach Mikrofon. Und diese Person, der nimmt keine Sutra. Das ist ein Notfall. Und wir können nicht warten. Vielleicht wenn wir warten, das Gebet von den anderen wird weggehen und so weiter, das ist was anderes. Bei Notfall ist anders als Normalfall. Wallahu ta'ala ala wa alam, ich denke, es gibt keine Stimme mehr von Mikrofon. Es gibt ein bisschen, aber hol mal das andere. لا بس لا ما في يا بطارية سالي وليد طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بين ما فخاقن هدن بتي دي فخاقن عندي آدمين شكل